Aber bis Giles Peterson hier übernimmt mit der Worldwide Show, gibt's von mir noch ein kleines Rewind. Und zwar ungefähr 3 Monate ist es her, da hat's hier bei uns das zu hören gegeben. Aus den Tiefen des Laboom Deluxe Archivs. Rewind. Now. Mišić i mišići. Kardiovaskularnog sistema. U vas. FM4 Laboom Deluxe. Gipfelsessions Festival 2025. Bin jetzt mit Bon Iver hier vor der Party. Dein DJ-Name, kommt es von Bon Iver? Es ist ein Pendant zu Bon Iver, ja, oder ein kleiner Joke, könnte man sagen, ja, auf jeden Fall. Aivar, das ist eine Spezialität aus Paprika, richtig? Ja, genau, kann man sie dick und fett aufs Brot schmieren, auf jeden Fall. War, ist so ein bisschen eine Schnapsidee aus dem Urlaub. Okay. Und haben halt gedacht, das könnte mein DJ-Name werden. Super DJ-Name, Bon Iver. Du bist zum ersten Mal beim Gipfel Sessions Festival, zum oder? Zum zweiten Mal dabei. Okay. Letztes Jahr durfte ich schon dabei sein. Wie taugt's dir? Sau coole Geschichte, cool organisiert, Leute mit Herz, das einfach wirklich aus Leidenschaft und Überzeugung machen und man merkt halt wirklich von Mal zu Mal, wie es besser wird. Diese Leute mit Herz und Leidenschaft, die kennst du auch persönlich als Freunde, richtig? Genau, es sind Freunde von mir. Wir kennen uns aus Salzburg noch. Mittlerweile wohne ich in Wien. Wir kennen uns aus Salzburg. Von der Arbeit und aus der Freizeit, könnte man sagen, genau. Du lebst jetzt in Wien und du bist auch Initiator einer kleinen Eventreihe, richtig? Ja, genau. Also ich habe jetzt eine eigene Eventreihe gestartet mit einer lieben guten Freundin von mir, mit der Lisa, a.k.a. Listen. Und ja, by the way, heute Abend haben wir eh schon unser zweites Event im SAS. Also jeder, wer Lust hat, vorbeikommen. Es gibt richtig coolen Minimal Driving House. Es wird richtig gut werden. Mir hat dein Set auch extrem getaugt. Das werden wir jetzt gleich hören. Du hast oben aufgelegt am Mountain Floor. Beschreib mal dieses Szenario. Mountain Floor, mega cool. Aussicht, Hammer, mega coole, witzige Leute. Ein Mix aus Ravern und Skifahrern. Leute, die nichts damit zu tun haben, aber einfach richtig Spaß gehabt haben. Coole Soundanlage, top Sonnenschein. Es war mega. Es war richtig cool. Wirklich schön. Also die Location heißt Gernkogelalm und ist, wenn man von Alpendorf St. Johann rauffahrt auf den Berg, eine Gondel, dann ein Sessellift und dann ist man oben auf 1750 Meter Seehöhe oder so. So ungefähr, genau, ja. Mega cooler Ausblick, also wunderschön einfach, wunderschön. Und jetzt hören wir dieses Set. Bon Iver live bei den Gipfelsessions 2025. Radio tajnih signala i specijalnih efekata. FM4 Laboom Deluxe. Get into your head. Yeah. We'll be right back. Rauschen. We'll be right back. dice nada. Thank you. Sprinkle on some cinnamon with coffee in the morning. Thank you.